Kundgabe 1747. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.12.1940. Das Geheimnis der ewigen Liebe. Das Geheimnis der ewigen Liebe zu ergründen, geht über die menschliche Fähigkeit. Und so wird es niemals einem Menschen möglich sein, Gott als die Liebe selbst sich vorzustellen. Denn Gott ist für den gläubigen Menschen eine Wesenheit, die Liebe aber eine Empfindung. Wesenheit und Empfindung aber sind zwei Begriffe, die wohl zueinander gehören können, wo das eine die Ergänzung des anderen bedeuten kann, die aber schwer zu denken sind als das Gleiche. Es ist Gott als die Liebe nur insofern vorstellbar, als dass das Höchste, vollkommenste Wesen auch im höchsten Liebesgrad stehen muss. Folglich also Gott und die Liebe nicht voneinander zu trennen sind. Und diese Erklärung ist auch die einzige, die den Menschen gegeben werden kann, lüftet aber nicht das Geheimnis der ewigen Liebe. Denn jeder Gedanke darüber hinaus ist falsch, weil menschliche Gedanken dieses Wunder nicht zu ergründen vermögen. Und es muss dem Menschen genügen, sich die göttliche Liebe als etwas Unfassbares vorzustellen, das mit dem Gleichen erst begriffen werden kann. Das heißt, dass nur der liebende Mensch eindringt in ein Mysterium und er dann nur immer den eigenen Liebesgrad als Maßstab anlegt, da ihm ein Mehr einfach nicht fasslich ist. Erst wenn es ihm gelungen ist, sein eigenes Wesen in Liebe zu wandeln, wird es ihm leichter fallen, sich Gott als die Liebe selbst vorzustellen. Doch restlos ergründen wird er es als Mensch nie. Er vermag wohl, sich Gott als eine Wesenheit vorzustellen, wenngleich diese Wesenheit nach menschlichen Begriffen auch nicht vorstellbar ist. Jedoch denkt sich der Mensch eine Wesenheit immer als etwas Körperliches, wenn es auch dem Auge nicht sichtbar ist als solches. Liebe aber kann in seiner Vorstellung keine Form annehmen. Und sobald ihr eine Form gegeben würde, wäre diese eben wieder als etwas Wesenhaftes anzusprechen. Und daher ist der Versuch ganz zwecklos, den Menschen in dieses Geheimnis einzuführen. Es würde nur zu irrigen Gedankengängen führen, die den Menschen am Erkennen der ewigen Wahrheit hindern könnten. Der Mensch in seiner Beschränktheit wird wohl alles ergründen können, was mit dem Erdenleben in Zusammenhang steht. Doch Geistiges zu verstehen, erfordert ein Liebetätigsein. Dann gestaltet sich auch sein Wesen zur Liebe, und so die Seele sich trennt vom Körper, bleibt auch nur das Wesenhafte zurück, das nun eben in sich gleichfalls Liebe ist, also dann auch nicht als zweierlei anzusehen ist, sondern durch die Liebe überhaupt nur zu dem werden konnte, was es ist, also wieder Wesen und Liebe das Gleiche ist. Der in sich selbst die Liebe ist, wird jedoch erst als Wesenheit vorstellbar, weil für den Menschen die Möglichkeit des Begreifens erst im Wesenhaften liegt, obgleich er die Liebe auch empfindet, wenn auch im kleinsten Maß, so kann er sich doch nicht die ewige Gottheit vorstellen als etwas, das im Empfindungsleben nur zum Ausdruck kommt. Denn dieses würde er erst als zur Wesenheit gehörig ansehen, nicht aber als Wesenheit selbst. Es ist die Liebe eine Kraft, und es ist Gott Kraft. Also muss Gott und die Liebe das Gleiche sein, und wiederum muss Gott als Wesenheit anerkannt werden. Da sonst der Grundbegriff für die Existenz der ewigen Gottheit fehlen möchte. Erst wenn das Wesen sich der ewigen Gottheit genähert hat, ist es möglich, die beiden Begriffe ineinander zu verschmelzen. Und es wird dann dem Wesen völlig klar werden, was es jetzt noch nicht begreifen kann. Auf Erden aber mangelt ihm die Fähigkeit, da es nur das aufnehmen kann, was sich mit irdischen Gesetzen vereinen lässt, ansonsten es unverstanden bleibt. Amen.